Erstaunlich, was der Zufall hier wieder zu Wege brachte. Es ist ihm doch gelungen, die Entdeckungsgeschichte der Johannes-Papyri so zu beeinflussen und zu regeln, dass jeder neue Fund auch neue Partien vom Inhalt des Evangeliums ans Licht brachte. Zwei Ausnahmen mit kleinen Doubletten einiger Verse bestätigen nur die Regel. Man gewahrt hier das Phänomen einer planmäßigen Aufeinanderfolge immer anderer Teile des Evangeliums mit dem Ziel, ohne unnötige Reprisen den Gesamtinhalt allmählich sicherzustellen. Das Systematische dieses Entdeckungsmodus wird richtig deutlich, wenn man bedenkt, dass die einzelnen Fundstücke angeblich aus den verschiedensten Jahrhunderten stammen und von den verschiedensten Fundorten herrühren. Vom echten Zufall kennt man solch einsichtsvolles Verhalten nicht. Die ägyptischen Koms und Ruinen lassen gewissermaßen auch pädagogisches Talent erkennen. Sie sorgen dafür, dass die Entdeckungen sich nach dem Grundsatz ereignen, von Kleinen zum Großen, von Wenig zum Viel. Demzufolge wurden auch denn anfangs meist nur Fetzen und einzelne Blätter des Johannesevangeliums aufgefunden. Heute ist es soweit, dass ein dickes Konvolut von 100 und mehr Seiten dem Erdboden entsteigen kann. Das hängt mit dem Umstande zusammen, dass heutzutage Papyri nicht mehr nackt und bloß aus dem Schutt auferstehen, sondern wohlverwahrt in Behältern, vorzugsweise Krügen, gehoben werden. Auch die Geschichte der archäologischen Entdeckungen hat ihre Eigenheiten. Zurzeit sind auch auf dem Gebiete der schriftlichen Überlieferung Krugfunde die große Mode. Krugfunde sind auch vorteilhafter. Sie bieten die Möglichkeit von Kollektiventdeckungen und garantieren eine tadellose Erhaltung uralter Überlieferungsstücke. Es bleibt nun noch übrig, die eingangs dieses Kapitels angekündigte Untersuchung über das Problem der textlichen Verwandtschaft, genauer der Variantenverwandtschaft zwischen den neu entdeckten biblischen Papyri und den Standardhandschriften A, B, C, D und S anzustellen. Als Ausgangspunkt der Untersuchung dient uns die von den Papyrologen ermittelte Relativtatsache, dass die neuen Papyri, angefangen von den Chester-Beti-Stücken bis zum P66, dem Bodmer II, um 1 bis 2 Jahrhunderte früher entstanden sind als die 5 großen Pergamentkodizes. Bekanntlich setzt man den Ursprung der ältesten Handschriften bis ins 4. Jahrhundert, während die Papyri ins 3., ja ins 2. Jahrhundert zurückdatiert werden. Vorausgesetzt, es verhielte sich auch in Wirklichkeit so, dann wird jedermann der Schlussfolgerung beipflichten, dass die Schreiber der früheren Papyri noch nichts von den späteren Kodizes des 4. und 5. Jahrhunderts wissen konnten. Beispielsweise konnte im wirklichen Leben der Schreiber von P66 unmöglich die spätere Existenz der Pergamenthandschrift D vorausahnen oder gar ein Vorwissen von deren eigenartigen Variantenwerk besitzen. Für die weitere Herausarbeitung des textlichen Verwandtschaftsproblems ist es noch erforderlich, sich erneut in die angeblichen Schreibstuben der Kirchengemeinden des 2., 3. Jahrhunderts versetzt zu denken und sich die Zustände ins Gedächtnis zurückrufen, die hinsichtlich der textlichen Qualität damals in der Christenheit möglich gewesen sein sollen. Wie uns die Bibelwissenschaftler versichern, war ja in den ersten Jahrhunderten der Wortlaut der kirchlichen Schriften, der Evangelien, im Osten so gut wie im Westen vogelfrei. Hier handelte es sich mitnichten um die unvermeidlichen Flüchtigkeitsfehler beim Abschreiben, die ja auch prompt verbessert wurden. Nein, hier ging es um den Sinn der Worte und Sätze, und da müssen wir nach Meinung der Theologen die Tatsache schlucken, dass jeder Kopist sich am heiligen Text nach Einsicht und Gutdünken als Ausleger, Deuter, kurzum als Verbesserer versuchen konnte und durfte. Das zur Untersuchung stehende Verwandtschaftsproblem erstreckt sich also auf diese bewussten Varianten, und auch an dieser Sorte herrscht, wie wir wissen, in der neutestamentlichen Überlieferung der Frühzeit wahrlich kein Mangel. Nach dem Befund der Papyri muss schon im 2. Jahrhundert ein völlig verwilderter Wortlaut der Evangelien konstatiert werden, so dass es im 4. Jahrhundert wirklich höchste Zeit war, den verunkrauteten Text so gut es noch ging zu reinigen und zu diesem Zweck Revisionen einzuleiten. Doch in diesem Augenblick interessieren uns weniger die angeblichen Revisionen, sondern vielmehr die voraufgehenden Zustände, das heißt der Variantenwirrwarr, wie er uns in dem Papyri unter die Augen tritt. Indem wir jetzt aus taktischer Erwägung die seit 1930 entdeckten Papyri einige Augenblicke lang für echt gelten lassen, greifen wir zwei Beispiele heraus, um an ihnen die Textsituation aus der Frühzeit durch konkrete Angaben näher zu veranschaulichen. Als Anschauungsmaterial wählen wir zwei Papyri, die sich durch einen größeren Umfang auszeichnen, nämlich das Chester-Beti-Fragment P45 sowie den Bodmer II-Kodex P66. Was lehrt uns der von den Bibelwissenschaftlern ermittelte Textbefund bezüglich des P45? Was ergibt sich, wenn man den Wortlaut dieses Chester-Beti-Stückes mit den Textformen der Hauptfamilien vergleicht, wie sie in den Handschriften A, B, C, S und D in Erscheinung treten? Das Generalergebnis der Vergleiche lautet: P45 kann textlich keiner der Hauptgruppen zugeordnet werden. Der Text zeigt vielmehr verwandtschaftliche Beziehung zu allen Familien. Folgende Tabelle veranschaulicht zahlenmäßig die Fälle, in denen P45 mit den pergamentenen Hauptzeugen der Familien teils übereinstimmt, teils von ihnen abweicht. Die Tabelle der Übereinstimmungen und Abweichungen für das Markus-Evangelium: P45 mit Kodex S 42 Mal, gegen S 108 Mal. Mit Kodex A 54 Mal, gegen A 94 Mal. Mit Kodex B 44 Mal, gegen Kodex B 106 Mal. Mit Kodex C 31 Mal, gegen Kodex C 67 Mal. Mit Kodex D 49 Mal, gegen Kodex D 100 Mal.